der Überwachungsstaat. Erst kürzlich haben wir herausgefunden, dass in Deutschland mehr als 82 Millionen versteckte Terroristen wohnen. Du bist einer davon. Ruhe und Frieden überall im Land. Ein schöner Heiligabend, auch bei Familie Brandt. Nachdem man in der Kirche war, ist die Bescherung im vollen Gang. Hier ist wieder Niemandsland. Es ist Samstag, der 18. Dezember 2010. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe. Sie sitzen alle um den Baum rum und quäken Weihnachtslieder. Oma sammelt das Geschenkpapier, Opa nörgelt wieder. Der Fisch hat so viel Gräten, ein Stück Fleisch wär ihm jetzt lieber. Die Kinder müssten auch längst schlafen gehen. Dachte drauf, wie eine Kerze niederbrennt. Als Feuer an die Nadeln kommt, geht alles furchtbar schnell. Der wunderschöne Weihnachtsbaum geht in Sekunden in Flammen auf. Frohes Fest! Niemandsland. Contrabanda. Wir sind ein freies Kommunikationsmedium. Wir machen ein anderes Radio. Wir bringen eine andere Musik. Wir sorgen für klare Worte und gute Töne, wir zeigen Hintergründe und wir mischen die Sprachen. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Ihr Detlef Jeskatz. Von einem Glück unsagbar. Die Stimme von Frau Zara Leander. Das Lied Der Wind hat mir ein Lied erzählt. Premiere des Films La Habanera auf Deutsch. La Habanera auf Spanisch. Am 18.12.1937 uraufgeführt. Nachdem Marlene Dietrich dem nationalsozialistischen Deutschland den Rücken gekehrt hatte, machte sich die UFA auf die Suche nach einem neuen, zugkräftigen Star. Fündig wurde man 1936 in Wien, wo eine Schwedin mit, Zitat, unweiblicher, aber eingehender Baritonstimme in einer sehr erfolgreichen Operette eine frivole Garbo-Parodie gab, Zara Leander. Am Meer stand ich abends oft und ich hab gehofft auf was ich sah, bunten Vögeln nach, ach mein Glück zerbrach wie Glas. Der Wind hat mir ein Lied erzählt von einem Glück unsagbar schön. Er weiß, was meinem Herzen fehlt, für wen es schlägt und blüht. Er weiß, für wen. Hat mir ein Lied erzählt von einem Herzen, das mir fehlt. Der Wind. Die Stimme von Frau Zara Leander, eine sehr, sehr, sehr schöne, kitschige Version dieses Liedes. Zara hat, glaube ich, insgesamt 20 verschiedene Versionen davon im Laufe ihres Lebens eingespielt. Das war eine. Die UFA machte Zara Leander ein großzügiges Angebot und startete eine groß angelegte Werbekampagne, einen wahren Feldzug, um sie als neuen Star des deutschen Films aufzubauen. Die UFA, muss man sagen, bedeutete zu dieser Zeit, 1936, natürlich schon Goebbels Propaganda Nazi-Regime. Das darf man nicht vergessen. Du bist genau wie die anderen. Du nimmst die Liebe nicht schwer. Heute sagst du mir, ich gehöre dir. Morgen kennst du mich nicht mehr. Du bist genau wie die anderen. Heute liebst du hier, morgen dort. Wenn du erlangst, was du verlangst, gehst du einfach wieder fort. Was du mir erzählst von Gruß und Liebe, das hab ich alles so oft gehört. Was du mir versprichst von ewiger Treue, das ist das Gleiche, was jeder schwört. Du bist genau wie die anderen, aber für mich bist du mehr. Bist du auch schlecht? Mir ist es recht, denn ich liebe dich so sehr. Was du mir erzählst von großer Liebe, das hab ich alles so oft gehört. Was du mir versprichst von ewiger Treue, das ist das Gleiche, was jeder schwört. Du bist genau wie die anderen, aber für mich bist du mehr. Bist du auch schlecht, mir ist es recht, denn ich liebe dich so sehr. Frau Zarrelender, zwischen 1936 und 1942 spielte Zara Leander in 10 deutschen Filmen, die meisten davon äußerst beliebt und auch profitabel. Am 18. Dezember 1937 kam La Habanera in die Kinos, La Habanera. Das Melodram um die unglückliche Liebe einer jungen Schwedin, Zara Leander, sollte man wissen, war selbst Schwedin, in Puerto Rico brachte der Leander den großen Durchbruch. Das darin mit sinnlich bebender Stimme und seelenvoll verklärtem Blick vorgetragene »Der Wind hat mir ein Lied erzählt« wurde eines der bekanntesten Lieder der Diva. Überhaupt ist es vor allem die Stimme, die Zara Leander für viele bis heute unvergesslich macht. Schon seinerzeit verdiente sie mit Schallplatten mehr als mit Filmen. Wenn ich einmal sehr traurig bin, gehe ich am Abend zu ihm hin. Und dann tanz ich einen Schardasch mit dem Janosch aus Polkai. Die Musik macht ein Zigeuner und wir schreien alle, ei, ei, ei. Und die Beine und die Röcke fliegen wirbelnd durch die Luft. Und ich küsse meinen Janosch, bis er selig Elien, Elien ruft. Wenn du untreu bist und andere um der Mädels küsst, dann sterbe ich vor Eifersucht, ich weine Tag und Nächte. Du weißt, dass meine Liebe siegt, wenn mich dein heißes Blut betrügt und dass ich dich so lieben muss, wenn ich dich hassen möchte. Sag ich dir auch, für ewig Schluss. Du weißt, dass ich wiederkommen muss. Janosch! Janosch! Alles muss ich ihm verzeihen, wenn sein Arm mich fest umschlingt. Und dann küss ich meinen Janosch, bis die ganze Welt um uns versinkt. Prophetische Worte, Frau Zara Leander, bis die ganze Welt um uns versinkt. Sie ist ja dann nun auch versunken, um sie und um alles, wofür die UFA und das Dritte Reich damals standen. Die berühmten Filme von Zara Leander sind natürlich Zu neuen Ufern von 1937, La Habanera, wie gerade erzählt, dann der Film Heimat von 38, Es war eine rauschende Ballnacht, nicht vergessen, von 1939, Das Herz der Königin von 1940 und, ich glaube, der letzte Film, den Leander gemacht hat, Die große Liebe von 1942. Es gab auch einmal Gerüchte, dass Zara Leander als Spionin gegen Deutschland gearbeitet haben sollte. Das heißt, so regimetreu war die Zara Leander wohl denn doch nicht. Will ich immer war. Zumindest nicht so regimetreu wie Ronald Reagan. Hollywood-Schauspieler und Denunziant. Schlafe, mein Geliebter, alles ruht im Haus. alles Sorgen aus deiner Hände Arbeit gab uns Dach. Quiero mandar un saludo desde aquí, desde los estudios de Contrabanda FM, a una amiga que ha venido a Barcelona este fin de semana, Rosa. Hola Rosa, Rosa de Jerez. Rosa, te mando un fuerte abrazo y aquí te escuchamos. Desde Andalucía saludamos con mucho cariño a todos los oyentes de Niemandsland de Radio Contrabanda. Schlafe mein Geliebter, schlafe ruhig ein, bis der junge Tag dich weckt mit Sonnenschein. Wenn Schlager der Ufer. Guten Morgen, Werner. Wie geht's? Guten Morgen. Ja, diese Musik hier, das passt genau zu meiner vorweihnachtlichen Stimmung. Ich bin gerade über den Plaza San Jaume gelaufen, habe die Krippe dort gesehen. Da sind sie wieder alle, Maria und Josef und das kleine Jesuskind. Nur die ganze Krippe ist runtergefahren worden im Vergleich zum Vorjahr. Ne? Sieht alles wesentlich billiger aus. Es ist billiger. Man will in der Krise dem Volk doch zeigen, auch wir sind bescheiden, auch Jesus in der Krippe hat den Gürtel enger geschnallt. Ne? Ja, da steckt doch auch Absicht hinter. Mal sehen, ganz schön schlau. Mal sehen, was die heiligen drei Könige bringen diesmal vielleicht. Die Könige schröpfen ja noch. Du hast gehört, U-Bahn, öffentliche Transportmittel, alles wird teurer. Zum Teil weit über der Inflationsrate. Ja, ja. Das heißt, die schlagen auf allen Ebenen zu. Deshalb, Strom und so weiter. Ne? Und wer muss es aushalten? Ja, wir. Die kleinen Kinder, die nicht mehr so ganz frohe Augen haben, weil es weniger Geschenke gibt. Ja. Aber gut, da müssen wir durch. Da müssen wir durch. Irgendwann wird auch dieses Regime einmal zusammenbrechen. Okay, etwas härtere Gangart wird jetzt eingelegt. Ja, wir hatten es gerade angedeutet, noch fünfmal schlafen und dann kommt der Weihnachtsmann. Fünfmal werden wir noch wach. Heißer, dann ist Weihnachtsnacht. Währenddessen wollen wir die Hörerinnen und Hörer natürlich nicht langweilen, sondern interessante und aktuelle Themen des modernen Lebens und dieser ach so modernen Welt hier über die Radiowellen schicken, über den Äther schicken. Da gibt es erstmal die Nachricht, dass Herr Julian Assange, Werner, aus dem Knast rausgelassen ist, wegen dieses Kapitalverbrechens. Er hat, glaube ich, zwei Frauen ermordet und bestialisch umgebracht oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, du hast da irgendwas gehört? Nee, vielleicht kommen sie mit dieser Anklage dann nächste Woche oder so. Ja, aber ist ja klar, warum er Schwierigkeiten hat. Weil WikiLeaks eben diese Interna veröffentlicht hat und das ist, was stört natürlich, insbesondere die USA, und deshalb ist er der Volksfeind Nummer 1 in den USA im Moment, vielleicht sogar noch vor Bin Laden, ja. Gut, und jetzt ist halt seine Situation die, dass er im Moment auf freiem Fuß ist, in England nicht ausreisen darf, im Gegenteil, Pass weggenommen und Fußfessel hat man ihm angelegt, so eine Art Sender am Fuß. Ne? Ein Sender am Fuß oder am Arm, den er immer tragen muss, damit er sofort immer lokalisierbar ist. Er muss sich einmal pro Tag, glaube ich, bei der Polizei melden. Und formal ist die Situation die, dass eben jetzt entschieden werden soll, oder der nächste Termin ist angesetzt für 11. oder 15. Januar, wo dann entschieden werden soll, wird er ausgeliefert oder nicht nach Schweden. Das würde er auch noch irgendwie in Kauf nehmen, so wie er gesagt hat. Aber seine Angst, und das ist ja berechtigt, diese Angst, ist dann an die USA ausgeliefert zu werden. An das Regime ausgeliefert zu werden, das natürlich berühmt ist für seine Folter und seine Geheimgefängnisse. Ein Regime, das die letzten Jahre bewiesen hat, wie brutal es jede Menschenrechtsverletzung mit Füßen tritt, jede Menschenrechtsnorm, besser gesagt, mit Füßen tritt. Und diesem Regime ausgeliefert zu werden, birgt natürlich das Risiko, dass man da nie mehr heilbar rauskommt. Und offenbar sind die USA schon dabei, eben Verfahren vorzubereiten, eine Anklage wegen Geheimnisverrat, stützen sich auf ein Gesetz aus dem Jahr 1917, das unter Woodrow Wilson eingeführt wurde, 1917, während des Ersten Weltkriegs, wo man sich damit gegen Hochverräter, Landesverräter schützen wollte. Auf dieses Gesetz, also fast 100 Jahre alt, greifen sie zurück, um eben diesem Julian Assange an Karren zu fahren. Experten weisen natürlich darauf hin, dass dieses Gesetz besser nicht anzuwenden ist. Dieses Gesetz gilt als überholt und ungenau und man rät davon ab, dieses Gesetz überhaupt auf irgendeinen lebendigen Menschen von heute anzuwenden. Laut New York Times erwägt das Justizministerium zusätzlich, Assange wegen Anstiftung des US-Obergefreiten Bradley Manning zum Geheimnisverrat anzuklagen, der vertrauliche Daten an WikiLeaks weitergeleitet haben soll. Ja, das ist ungefähr die Rechtslage oder die Unrechtslage, um es genauer zu sagen. Und was mich wundert, ist natürlich, dass man diesen Mann, diesen Julian Assange, diesen Verfechter der freien Meinungsäußerung im Internet, noch nicht in ein Geheimgefängnis verschleppt hat. Dazu ist er natürlich zu populär, sonst hätte man ihn verschwinden lassen, wie so viele andere auch. Ja, seine Verbindung zu diesem jetzt 23-jährigen US-Soldaten Manning, Bradley Manning, der angeblich die Sachen da sich rausgeholt haben soll. Die Verbindung zwischen dem und Assange müssten sie dann natürlich in diesem Fall erstmal beweisen. Ja? Assange streitet ab, dass er diesen Menschen früher überhaupt gekannt hat. Aber man weiß ja, wie das läuft, ne? Also möglicherweise, wenn dieser 23-jährige US-Soldat sieht, er muss den Rest seines Lebens im Knast sitzen, dann wird ihm vielleicht ein Angebot gemacht, du sagst das und das und ihr habt euch vorher gekannt, also man kann alles konstruieren und dafür gibt's ja genug Beispiele. Sagen wir es anders, Werner, sobald wir ihn haben, machen wir schon was Tolles draus. Das heißt, sobald die den Mann zwischen ihren Fingern in der Mangel irgendwo haben, da werden die schon was ganz Tolles draus machen. Das wäre ja nicht das erste Mal und nach dem Motto, wäre ja gelacht, wenn wir diesen Burschen nicht klein und weich gekocht kriegen. Gleichzeitig erreichen uns natürlich andere Meldungen aus den USA, zum Beispiel eine Meldung habe ich hier auf der Webseite der Jungen Welt, Hinrichtung mit neuem Giftcocktail, eine ganz neue Art, Leute umzubringen. Im US-Staat Oklahoma ist ein verurteilter Mörder mit einem Giftcocktail, mit dem normalerweise Tiere eingeschläfert werden, hingerichtet worden. Da der Gefängnisverwaltung das übliche Betäubungsmittel ausgegangen war, wurde bei der Exekution am Donnerstag dieser Woche, Ortszeit, dieses Mittel angewendet. Der 58-Jährige und zwei weitere Todeskandidaten, die demnächst hingerichtet werden sollen, hatten gegen die Verwendung von Pentobarbital Einspruch erhoben. Die Verwendung dieses Mittels sei inhuman, da es Menschen lähmen könne, die dann aber noch bei Bewusstsein seien, wenn ein weiteres Mittel verabreicht werde, das schließlich zum Herzstillstand führe, hieß es. In einer Reihe anderer US-Staaten wurden wegen des Mangels an dem üblicherweise verwendeten Narkosemittel Sodium Thiopental mehrere geplante Hinrichtungen verschoben. Ich nehme an, die sparen jetzt auch am Giftcocktail, das heißt, die werden was Billigeres nehmen. Irgendwann wird da einer mit dem Hammer sein und ihm einfach nur den Schädel zertrümmern. Der Hammer reicht wahrscheinlich für 10.000 Hinrichtungen, oder? Aber Vorschlaghammer. Irgendwo ist es ja auch logisch, dass jetzt so vorgegangen wird, weil jetzt sind die Sachen einfach klarer. Ich meine, die Kriminellen, die Delinquenten in USA vielleicht noch mehr als in anderen Ländern werden ja nicht begriffen als Opfer dieser Gesellschaft, sondern als Tiere. Ne? Und wenn die dann mit diesem Tiere-Einschläferungsmittel dann getötet werden, das hat ja auch seine Logik irgendwo. Ne? Jo, das klingt plausibel. Vielleicht noch ein paar Neuigkeiten von Männern eines Formats des Herrn Westerwelle. Das sind ja nun wirklich großkalibrige Taschenfüller. Da gibt es die neueste Meldung, Westerwelle privatisiert. Auswärtiges Amt will deutsche Auslandsschulen an privatwirtschaftliche Träger übergeben. Die Kritiker fürchten natürlich eine Gebührenexplosion. Privatisierungsfans ist aber auch gar nichts heilig, nicht einmal der gute Ruf Deutschlands in aller Welt. Zwar rühmt das Auswärtige Amt die sogenannten deutschen Auslandsschulen salbungsvoll als Orte der Begegnung und des interkulturellen Austauschs. Sobald es aber ums Geld geht, sind Amtsvorsteher und FDP-Chef Guido Westerwelle die schönsten Worte nichts mehr wert. Nein, nein, da werden sie knauserig und wollen natürlich nichts anderes als möglichst viel Geld von anderen Leuten bekommen. Nach dem Willen des Außenministers sollen die Bildungsstätten, die neben den Goethe-Instituten als sichtbarste Träger deutscher Kultur in fernen Ländern gelten, künftig in privatwirtschaftliche Regie oder Regime, könnte man auch sagen, überführt werden. Entsprechende Pläne hat der Bundesverband Deutscher Privatschulen, VDP, bestätigt. Gespräche mit privaten Schulbetrieben sollen schon angelaufen sein. Hintergrund sind massive Kürzungen eines vom Außenamt bereitgestellten Schulfonds, aus dem die weltweit rund 140 Einrichtungen bezuschusst und die aus der Bundesrepublik entsandten, sowie die billigeren Ortslehrkräfte bezahlt werden. Die Schulen werden zumeist von gemeinnützigen Vereinen getragen, die sich über Schulgeld, Spenden und Fördermittel des Bundes finanzieren. Die staatliche Beihilfe belief sich bisher auf jährlich knapp 200 Millionen Euro. Zunächst war von Einschnitten im Umfang von 85% die Rede. Mit einem kurzfristig eingerichteten Notfallfonds sollen sich die Einbußen um mehr als die Hälfte verringert haben. Frau Staatsministerin Cornelia Pieper von der FDP sprach am Montag von Nachzahlungen und verwies auf weitere 2 Millionen Euro, die aus Restmitteln des Außenamts mobilisiert werden sollen. Und so weiter. Naja, die rechnen und machen Kasse, die lassen sich natürlich auch nicht in die Rechnungen und in die Finger gucken. Jedenfalls, die Privatisierungswut nimmt und nimmt einfach kein Ende, obwohl bekannt ist, dass Privatisierung zu einer Verschlechterung des Services, zu einer Verteuerung und zu einem viel schlechteren Kundendienst führt und auf lange Sicht sogar Katastrophen auslösen kann und wahrscheinlich auch auslösen wird. Privatisierung wird zur Schlamperei, zur Korruption und zur Verknappung der bereitgestellten oder der sogenannten Dienstleistungen und Mittel führen. Das ist nachgewiesen bekannt. Warum lässt man diese Leute einfach so wirken und wursteln? Leute wie Westerwelle, denen nichts heiliger ist als die eigene Tasche. Ja, weil wir es nicht verhindern. Deshalb, ja, diese Privatisierung, die findet ja überall statt. Der Ausverkauf, ne, die öffentliche Hand verschwindet und immer mehr wird privatisiert. Jetzt hier in Spanien die letzten Pläne von Zapatero mit AENA, mit der Gesellschaft, die Flüge hier in Spanien organisiert. In England gibt es schon Pläne, den staatlichen Wald zu verkaufen an die Privaten. Und das ist natürlich der andere, der angenehme Nebeneffekt. Die Privaten werden dann immer reicher und noch reicher und noch reicher. Das ist halt die Tendenz, ja. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die GEW, fürchtet um die Qualität der Bildungsinhalte, jetzt im Falle der Verprivatisierung der Auslandsschulen. Bisher ermöglichen die Schulen den Abiturabschluss und den Erwerb des deutschen Sprachdiploms, weil sie den Standards der Kulturministerkonferenz und einem Qualitätssicherungssystem unterliegen. Das dürfte sich nach Einschätzung der Gewerkschaft bald erledigt haben. Immer wieder sind private Bildungsträger mit eklatanten Verstößen gegen Qualitätsstandards in die Schlagzeilen geraten. Zudem zweifelt die Gewerkschaft an der Bereitschaft der Bundesländer, Lehrkräfte, an denen es ohnehin massenhaft mangelt, für Schulen im Ausland freizustellen, deren Träger auf Gewinnmaximierung aus sind. Gewinnmaximierung heißt natürlich Löhne runter, Qualität verschlechtern und so eine Art McDonald's-Bildungssystem einführen. Haben diese Leute das ganze System erstmal unter Kontrolle und regieren direkt privat in den Schulen? Da gibt es natürlich nichts mehr von Mitbestimmung, demokratischer Kontrolle. Dann können sie natürlich die Standards manipulieren, wie sie wollen. Und das Ganze wird wahrscheinlich nur noch auf eine Brötchenfabrik hinauslaufen. Und die Gebühren erhöhen natürlich für die Schüler und die Studenten. Ich meine, wenn Westerwelle mit dieser Totalprivatisierung keinen Erfolg haben sollte, dann gibt's ja immer noch eine Zwischenlösung, eine Kompromisslösung. Man könnte dann bei den deutschen Auslandsschulen auch das Modell Goethe einführen. Goethe, weltweit weiß man eigentlich bis heute nicht so richtig, was das eigentlich ist. Ja, das ist formal juristisch ein eingetragener Verein, und von daher also was Privates. Auf der anderen Seite gibt es Subventionen vom Staat, immer weniger, das stimmt, aber immerhin, ja, und hat aber diesen ungeheuren Vorteil für die Institution Goethe. Man kann sich dann je nach Problem, das es sich darstellt im Ausland, sich entweder als private Institution hinstellen oder als staatliche, die vom Auswärtigen Amt abhängt, so wie es jeweils intelligenter und besser ist für die Leitung. So wie es passt. Ja. Jo. Das Buch, in dem es steht, was einer sagt, bevor er geht, was einer sprach zu deinem Wohl. Gelebte Liebe war sein Streben, Intrigen nahmen ihm das Blut. Auch heute tut es keinem gut, durch Menschentränen aufzustehen und in den Sturm der Macht zu gehen. Wo versteckt sich Gott? Warum duldet ihr den Komplott? Und die Macht der Gier? In seinem Namen gibt es keine Wache. Wo versteckt sich Gott? Warum duldet ihr den Komplott und die Macht der Gier? In seinem Namen gibt es keine Waffe. Geglaubter Glaube im Revier, woanders und verlier. Glaub an dich, du wirst verraten. Schmor's im Feuer, wie ein Braten. Menschen morgen sich im Wagen, als hätte Gott es auch getan. All die Häscher, all die Weisen verehren Gott, den Gott aus Eis. Wir würden natürlich auch gerne wissen, wo sich Gott versteckt. Irgendwo muss der Bursche ja stecken und irgendwo muss er ja sein und vielleicht auch seine Fäden ziehen. Es gibt ihn überhaupt nicht. Ja, irgendwo muss es ihn doch geben, mein Gott. Alle reden von mein ihm. Mein Gott. Wir haben eine Nachricht aus Düsseldorf, die ist wirklich kurios. Deutschland im Jahr 2010. Schildbürgerstreiche kann man das nicht mehr nennen. Die Ministerpräsidenten der Länder haben am Mittwoch dieser Woche den 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag unterzeichnet. Klingt sehr deutsch, sehr harmlos erstmal. Demzufolge sollen aber ab 2013 auch Haushalte ohne Fernsehen oder Radio Rundfunkgebühren zahlen. Ja, Sie haben richtig gehört, meine Damen und Herren. Auch wer kein Radio hat, soll dafür bezahlen. Auch wer kein Fernsehapparat hat, soll dafür bezahlen. Niemand kann sich nun mehr darauf berufen, zu Hause gar kein Rundfunkgerät oder keinen Computer zu haben. Der Rundfunkgebührenvertrag soll am 1. Januar 2013 in Kraft treten. Die neue Gebühr soll monatlich 17,98 Euro, das ist auch noch eine Verulkung, 17,98 Euro und damit nicht über dem bisherigen Beitrag liegen. Das heißt, alle sollen blechen, alle sollen immer weiter für irgendetwas zahlen, auch wenn sie es nicht haben und auch wenn sie es nicht brauchen. Aber das mit den 17,98 Euro, also nicht etwa 17,97 Euro oder 17,99 Euro, sondern 17,98 Euro, was soll uns damit suggeriert werden, dass die haben das gut ausgerechnet. Immer, genau, sie kalkulieren jeden Cent und vor allem, um uns nicht zu belasten, ne? Und jetzt haben sie so scharf kalkuliert, dass gerade das rausgekommen ist. Ja, das, da müssen wir Ihnen eigentlich schon dankbar sein dafür. Ne? Es könnte ja auch schlimmer sein. Es könnte noch viel, viel schlimmer sein. Sie könnten einem auch direkt, sagen wir mal, mit Gefängnis drohen, wenn man diese Gebühr nicht innerhalb von 2 Tagen überwiesen hat. Das könnte natürlich auch sein. Warum nicht? Nachrichten aus einer absurden Welt. Rundfunkgebühren ohne Rundfunk. Wollen wir mal noch mehr Nachrichten machen? Aus Brauchst du noch eine, bitte? Absurden ja. Welt. Ja, viele. Es gibt ja fast nur noch absurde Nachrichten. Zum Beispiel aus Tschechien. Da wurde jetzt eine Praxis suspendiert, die man wohl 4 oder 5 Jahre lang angewendet hat. Also in Tschechien gibt es natürlich auch, wie in anderen Ländern, Asylbewerber, die an der Grenze ankommen und um Asyl nachsuchen. Und es gibt ja verschiedene Gründe, um nach Asyl nachzusuchen. Und einer der Gründe ist zum Beispiel, ich bin schwul und werde in meinem Heimatland verfolgt. Aber was macht jetzt der tschechische Grenzer in so einem Fall? Wie kann er jetzt wissen, ob dieser Mensch schwul ist oder nicht? Und deshalb gab es da jetzt 4 oder 5 Jahre lang in Tschechien sogenannte Penistests, also phallometrische Tests. Das geht so, da wird irgendein Gerät an Penis angeschlossen und dann werden den Leuten Pornofilme gezeigt, und zwar heterosexuelle Pornofilme. Und wenn sich dann nichts rührt, also wenn der Blutzufluss zum Penis gleich bleibt, dann ist das quasi ein Beweis, dass dieser Mann schwul ist. Im Gegenteil, wenn er jetzt, wenn sich da was rührt und so, dann heißt es, diese Hetero-Pornofilme, die rufen etwas bei ihm hervor, also wird sein Asylantrag abgelehnt. Ja, und der Mann kann dann auch geheilt werden, ne? Ich meine, die selben Leute gehen ja auch noch davon aus, dass das irgendwie eine Krankheit ist, die man heilen kann. Da gibt es ja in den USA eine Bewegung, wo die sich zusammenfinden und sich heilen lassen von der Schwulerei. Ja, Nachrichten aus einer wirklich sehr, sehr, sehr absurden Welt. Noch ich habe auch noch eine, da bist du wieder dran. Ja. Moment, okay, wenn wir schon mal dabei sind. Also, ich habe hier eine aus Kassel, die klingt auch gut. Sozialhilfeempfänger haben keinen Anspruch auf zusätzliche Leistungen für Gesundheitskosten. Dies hat am Donnerstag das Bundessozialgericht BSG in Kassel entschieden. Bis zur sogenannten Belastungsgrenze müssen sie Arzneizuzahlungen und Praxisgebühr vom normalen Sozialhilfesatz bezahlen. Wir wissen ja, das ist ja ein Elendsatz. Die HIV-infizierten Kläger hatten für Praxisgebühr und Arzneizuzahlungen 35 Euro im Jahr 2004 und 41 Euro im Jahr 2005 ausgegeben und verlangten die Kostenübernahme durch das Sozialamt. Laut BSG sind diese Ausgaben aber im Regelsatz enthalten. Die Belastungsgrenze liegt für chronisch Kranke bei einem, sonst bei 2% des Einkommens. Das heißt, von 400 Euro, die die kriegen als Sozialhilfe, 1%, das sind 4 Euro. 1% sind 4 Euro. Sind 4 Euro. Ja. Gut. Also, die sollen 4 Euro für Gesundheitskosten ausgeben. So viel haben die zur Verfügung. Jo. Absurd. Was hast du noch offen? Ja, wem es ja auch ganz schlecht geht, sind ja die Banken bekanntlich in letzter Zeit, ja. Das sind Patienten, die reinsten Patienten. Und jetzt gibt's ein Beispiel von der UBS, das ist also eine der beiden Großbanken in der Schweiz, die haben jetzt entdeckt, warum sie so einen schlechten Ruf haben und wollen jetzt dagegen angehen. Also sie haben jetzt für ihre Mitarbeiter einen speziellen Dresscode erlassen, wo also zum Beispiel hautfarbene Unterwäsche empfohlen wird, falls die Unterwäsche doch mal ungewollt zum Vorschein kommen sollte, soll man die möglichst nicht sehen. Und auch, was auch möglich ist oder nicht verboten wird, sind künstliche Fingernägel bei den Frauen. Also dadurch wollen sie jetzt ihrem geschädigten Renommee entgegenwirken. Ein Kompendium mit 40 Seiten mit detaillierten Anweisungen für die Angestellten. Frauen möglichst keinen aufdringlichen Schmuck tragen, also so ein bisschen dezent schon, und auch aufpassen, dass ihre Röcke hinten nicht zu sehr spannen. Also hoffen wir, wenn das alles von den Angestellten akzeptiert wird, dass es dann langsam den Banken wieder besser geht. Ja, das wollen wir hoffen. Dafür wollen wir sogar beten, weil unser Schicksal wird ja nun nicht in den Parlamenten entschieden, sondern in den Vorstandsetagen der Großbanken. Da wird das Schicksal von Millionen Bürgern entschieden. Letztens machte jemand den Vorschlag, warum wählen wir Moody's und Fitch nicht direkt? Warum wählen wir diese Leute nicht anstatt unserer Politiker? Weil die diktieren ja praktisch die sozialen Spielregeln, die finanzpolitischen Spielregeln und die wirtschaftspolitischen Normen in unseren Staaten. Das heißt, warum wählen wir nicht den Vorstand von Moody's und Fitch? Weil sie sich nicht zur Wahl stellen, diese Schlaumeier. Die wissen schon, warum. Ja, das hat mich jetzt animiert, selber was zu singen. Es geht ganz schnell, keine Angst. Bang on me, sing on me, ching on ching, ching knung bang, knung jo la bu. Chowing high, ching on son ko chi ko hai, siong te suan bin, siong te suan bin. Kennst du das Lied? Nee, habe ich noch nie gehört. Was ist das? Erklär mal. Die Melodie schon, ne? Aber die Sprache hast du vielleicht identifizieren können, aber Chinesisch, den Text, oder was? Ja, und zwar aus Taiwan. Taiwan-Chinesisch. Ein Dialekt von Taiwan, Holoi. Bin ich vom Teufel besessen vielleicht, weil wenn in der katholischen Kirche sagt man doch, eines der Anzeichen zu erkennen, dass Leute vom Teufel besessen ist, sind, wenn sie anfangen, in fremden Sprachen zu reden, die sie nie gelernt haben. Ja, man müsste jetzt einen Experten einfliegen lassen aus dem Vatikan. Einen austreiben dann. Ja, man müsste einen Exorzisten kommen lassen. Der müsste erstmal ein Gutachten erstellen. Das heißt, wir werden dich mal unter Beobachtung stellen und ich werde mal gucken, ob Razzi uns einen Exorzismus-Experten schickt, um dich erstmal abzuchecken. Und wo hast du das denn her, Werner? Hast du weiß ich Text? Nicht mehr. Das habe ich mal irgendwo mal in Paris vor zwei Jahren oder so. Und die Phonetik, das kann das ich. Das habe ich mir erfunden. Ne? Das hast du dir erfunden. Aber ich habe es doch überzeugend vorgemacht. Ne? Ja, doch, muss man sagen. Das klang schon authentisch. Noch etwas, was die Leute in Deutschland im Moment sehr, sehr ärgert, das sind natürlich die Zustände auf den Straßen. Rutschende Brummis und verkeilte Großlaster verursachen derzeit schwerste Unfälle und blockieren die Autobahnen in Deutschland. Im Westerwald ist die A3 wegen eines Lasterunfalls gesperrt. Jetzt fordern Verkehrsexperten mehr Kontrollen und strengere Strafen für Spediteure und eine Kettenpflicht. Den Deutschen in den Mittelgebirgen geht der Sprit aus, weil die Tankwagen nicht durchkommen und im Schnee stecken bleiben. Umgekippte Lastwagen blockieren teils für Stunden die Autobahnen. Am heutigen Morgen, an diesem Samstagmorgen, sperrte die Polizei die A3 im Westerwald in Richtung Köln nach einem LKW-Unfall. Mehrere Lastwagen hatten sich quergestellt. Zwischen Dietz und Montabaur ist die Schnellstraße derzeit dicht. Im nachfolgenden Stau kam es zu einem weiteren Unfall und so weiter und so weiter. Durch den harten Winter, aus dem Vorjahr geschwächt, gehen die kommunalen Räumdienste durch den frühen Wintereinbruch bereits vor Weihnachten in die Knie. Das Streusalz ist knapp, die Kosten für Räumdienst und Straßenreparaturen schießen in die Höhe. Naja, die können uns alles erzählen. Die sparen einfach, die sind knauserig. Die Kommunen befürchten wegen des Wintereinbruchs einen deutlicheren Kostenanstieg für den Winterdienst. Das Räumen der rund 450.000 Kilometer Gemeindestraßen habe bereits im vergangenen Jahr mehr als 3,5 Milliarden Euro zusätzlich gekostet. Und bislang hätten längst nicht alle Schäden repariert werden können. Das sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, der Zeitung Rheinland-Pfalz am Sonntag. Wer auch große Probleme mit dem Winter hat, ist die Deutsche Bahn. Deutschland verschneit, prompt häufen sich im Schienenverkehr Verspätungen und Ausfälle. Die ICE müssen langsamer fahren, ein Regionalzug blieb stundenlang stehen. Warum die Bahn mit dem Winter nicht zurechtkommt, das wollen wir einmal gucken. 4 Stunden lang, also wie gesagt, mussten die Passagiere auf Rettung warten. Am Donnerstagabend legte ein Stromausfall einen Regionalzug zwischen Hamburg und Lübeck auf offener Strecke lahm. Heizung und Beleuchtung fielen aus, die Türen blieben zunächst natürlich verschlossen. Auch Durchsagen waren ohne Elektrizität nicht möglich. An Bord waren rund 400 Fahrgäste, in den Waggons kam es zu chaotischen Zuständen. Mehrere Passagiere gerieten in Panik, wollten die Scheiben einschlagen, später mussten einige mit Unterkühlungen und Kreislaufproblemen behandelt werden. Im modernen Deutschland Szenen wie diese. Wer hätte das gedacht? Was in Schleswig-Holstein passiert ist, finde ich dramatisch. Ich bin erstaunt und kann nur mit dem Kopf schütteln. Das sagt Herr Uwe Beckmeier, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Nach Informationen des Norddeutschen Rundfunks sei der Notfallmanager der Bahn erst nach 2,5 Stunden eingetroffen. Es habe viel zu lange gedauert, bis den Menschen geholfen wurde. Das gab Bahnsprecher Egbert Meyer-Lowis gegenüber Spiegel Online zu. Normalerweise sollte das in 1 bis 1,5 Stunden gehen. Die Bahn werde die Prozesse noch einmal überprüfen, kündigte er an. Die Befreiung der Fahrgäste am Donnerstagabend habe jedoch unter erschwerten Bedingungen stattgefunden. Weil die Straßen so vereist waren, konnten Notfallfahrzeuge nur mit 30 Kilometer pro Stunde fahren. Alle reden vom Wetter, nur wir nicht, hieß es in einer berühmten Werbung der Bahn aus den 60ern. Doch nachdem im Sommer zahlreiche Klimaanlagen in der Hitze ausfielen, wird auch im Winter dieser Spruch wieder einmal ad absurdum geführt. Die Züge müssen bei Schnee und Eis langsamer fahren, immer wieder funktionierten Weichen nicht. Es kommt bundesweit zu teils erheblichen Verspätungen. Das heißt, die deutschen Bahnstrecken in diesem hochmodernen, hochgezüchteten, hochtechnischen Land Deutschland, die sind einfach nicht winterfest zu kriegen. trotz Internet und neuer Verfahren, trotz riesiger Summen, die da auch investiert wurden, wo ist das Geld denn geblieben oder was ist das passiert? Das ist ja aber nur gerecht, das gleicht ja die Geschichten vom Sommer wieder aus, wo bei brüllender Hitze die Klimaanlagen nicht funktioniert haben, ne? Also das ist so ein Nullsummenspiel, sagen wir mal, ja. Unterm Strich geht's doch immer weiter. Aber trotzdem finde ich, diese ganzen Geschichten, das kann man ja noch verkraften. Was ich viel schwerwiegender finde, ist, dass es nur noch genau 2 Jahre dauern wird, bis die Welt untergeht. Ja, es gibt jetzt ein exaktes Datum, der 21. Dezember 2012. Aber es gibt Hoffnung. Zum Beispiel, wir haben es hier ganz gut in Barcelona, weil es gibt in Südfrankreich, da in der Nähe der Pyrenäen, ein kleines Dorf mit 200 Einwohnern, Bougarac heißt das. Und das Schöne an diesem Dorf ist, da gibt es gleich einen Berg daneben, der auch so heißt. Und da kann man also hinfahren, wenn es soweit ist. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, warum die Apokalypse genau an diesem Tag losgeht, von dem Kalender der Mayas oder Nostradamus oder was auch immer. Dieser Bougarac ist einer der wenigen heiligen Berge, wo man sich retten kann. Wenn wir da hingehen am 21. oder besser schon am 20. Dezember 2012, weil es da wahrscheinlich voll werden wird, können wir uns retten. Vor allem ist dieser Berg auch hoch genug, 1231 Meter, so dass da auch Extraterrestres, also wie sagt man auf Deutsch, Extraterrestres, Außerirdische mit ihren UFOs landen können. Ja? Und die ganze Geschichte bewirkt, dass dieses Dorf jetzt schon einen ungeheuren Besucherzustrom hat. Leute, Esoteriker, die da jetzt schon hinfahren. Also wir, wenn wir ein bisschen gut drauf sind, können uns retten. Da ist das mit den Zügen in Deutschland ja noch gar nichts dagegen. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Samstag, 18. Dezember 2010. Ein paar vermischte Meldungen und Katastrophen. Berlin-Kundus. Während des Truppenbesuchs von Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Provinz Kundus ist es im nordafghanischen Einsatzgebiet der Bundeswehr zu Gefechten mit den Talibanen gekommen. Der Kanzlerin flogen wahrscheinlich ein paar Fetzen um die Ohren. In der Nachbarprovinz Baglan hätten Aufständische versucht, einen Polizeiposten zu überrennen, sagte ein Polizeisprecher. Sie seien zurückgeschlagen worden. Die Kämpfe dauerten am Samstagmittag noch an. Also die Kämpfe dauern heute an. Zudem habe in der Provinz eine gemeinsame Operation der sogenannten internationalen Schutztruppe ISAF und afghanischer Sicherheitskräfte begonnen. Das sagte der Sprecher. Die Truppen seien zunächst auf keinen Widerstand gestoßen. Unklar blieb, ob deutsche ISAF-Soldaten an der Operation beteiligt waren. Eine Meldung aus Berlin zum Thema Weihnachtsbäume. Der Weihnachtsbaum als Gefahrenquelle. Doch wer hier an brennende Kerzen oder einen kaputten Christbaumständer denkt, hat weit gefehlt. Giftige Chemikalien werden im konventionellen Weihnachtsbaumanbau verwendet, um das treue Nadelkleid noch grüner und noch glänzender erstrahlen zu lassen. Biobaumzüchter verweisen auf ihre unbedenkliche Ware, die sich preislich kaum von anderen Bäumen unterscheide. Das WDR-Magazin Markt hatte in der vergangenen Woche über das Weihnachtsbaum-Doping berichtet. Die Reporter hatten die Spur von 20 Tonnen illegalen Pflanzenschutzmitteln verfolgt, die im vergangenen Jahr im Hamburger Hafen beschlagnahmt wurden. Auf den Lieferlisten fanden sich auch Baumzüchter aus dem Saarland. Jeder vierte deutsche Weihnachtsbaum kommt von dort. In der Christbaumkultur wiesen die WDR-Reporter die synthetische Verbindung PFT, perfluorierte Tenside, nach, allerdings in geringen und ungefährlichen Mengen. Die Chemikalie war als Dünger auf die Fläche gebracht worden. PFT steht unter dem Verdacht, krebserregend zu sein. Wer kein Risiko eingehen will, sollte zur Biotanne greifen. Das raten Umweltverbände. So argumentiert etwa der Waldreferent Rudolf Fenner von der Waldschutzorganisation Robin Wood. Zitat: In zertifizierten Biobetrieben wird kein Mineraldünger eingesetzt und kein Gift, das sagt er. Er empfiehlt sich, an den gängigen Zertifikaten wie etwa Naturland, Bioland oder FSC zu orientieren und vor allem Bäume aus der Region zu kaufen. Ja, Weihnachtsbäume und Schutztruppen in Afghanistan. Das ist die Mischung unserer heutigen Niemandsland-Thematik. Kabul noch einmal. Für die ausländischen Truppen war das 9. Jahr ihres Krieges am Hindukusch, das bislang verlustreichste. Nach Angaben des unabhängigen Internetdienstes Icasualities.org starben bislang mehr als 690 Soldaten in Afghanistan, 619 davon bei gewaltsamen Zwischenfällen. Hostile Fatalities, so heißt das offiziell, frei nach Neudeutsch. Die anderen etwa bei Unfällen, Non-Hostile Fatalities. 8 Bundeswehrsoldaten kamen 2010 bei Anschlägen und Gefechten in Afghanistan ums Leben, so viele wie in keinem anderen Jahr zuvor. Aus dem gleichen Bericht geht hervor, dass weitaus größere Verluste als die internationalen Truppen 2010 die afghanischen sogenannten Sicherheitskräfte verzeichnet hätten. Exakte Zahlen lagen nicht vor. Auch die Taliban verloren viele Kämpfer, wie viele genau getötet wurden, blieb ebenfalls unklar. Die Zahl der zivilen Opfer stieg weiter an. Allein im ersten Halbjahr 2010 kostete der Konflikt nach UN-Angaben 1271 Unbeteiligte das Leben. Ein Anstieg von 21% verglichen zum Vorjahreszeitraum. Für die allermeisten zivilen Opfer waren die Aufständischen verantwortlich, so heißt es weiter. Dann eine Meldung aus den übelriechenden Geheimdienstkreisen rund um Pakistan, die CIA und was da alles gekocht wird. Washington, Islamabad. Nach Morddrohungen hat der enttarnte Chef des Büros des US-Geheimdienstes CIA nach einem Bericht der New York Times überstürzt Pakistan verlassen. Wie die Zeitung am Freitag weiter berichtete, verdächtigen US-Beamte den pakistanischen Geheimdienst ISI, eine Rolle bei der Enttarnung der Identität des Mannes gespielt zu haben. Der Agent sei am Donnerstag aus Islamabad in die USA zurückgekehrt. Naja, das ist ja eine Meldung. CIA-Geheimdienstmann flüchtet aus einem verbündeten Land. Die Washington Post zitierte einen US-Beamten mit den Worten, Zitat: Die terroristischen Drohungen in Pakistan gegen ihn waren so ernsthafter Natur, dass es unklug gewesen wäre, nicht zu handeln. Das heißt, der Mann, der die Geheimdienstoperationen in Pakistan leitet, wahrscheinlich jede Menge Leute in die Luft jagt, bei der ersten Drohung kneift er den Schwanz zwischen die Beine ein und haut ab. Patrioten würden ihn ein Feigling nennen. Wir natürlich nicht. Wir nennen ihn, was er ist, einen wahrscheinlich sehr kriminellen Angestellten der US-Regierung. Die Theologen fordern weniger Fleisch zum Weihnachtsessen. Ja. Gute Christen sollten nach Forderung eines katholischen Theologen zu Weihnachten weniger Fleisch servieren. Ich bin empört darüber, wie sehr der Fleischkonsum als globales Problem verharmlost wird. Das sagt der Leiter des Instituts für Theologische Zoologie in Münster, ein gewisser Herr Rainer Hagenkort. Das sagte er gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Das Institut gehört zur Philosophisch-Theologischen Hochschule der Kapuziner und ist in seiner Ausrichtung bundesweit einzigartig. Schirmherrin ist die britische Verhaltensforscherin Jane Goodall. Die Kirche spricht zwar immer von der Bewahrung der Schöpfung, aber Puten, Hühner, Schweine, Rinder tauchen dabei nicht auf, kritisierte Hagenkurt. Natur sei in dieser Perspektive nur eine Ressource, die man schön finde. Meine Diagnose lautet, die Mainstream-Theologie hat die Tiere ausgeblendet. Er werde zum Fest vegetarisch essen, sagt er. Vielleicht hat er auch seine Aktien bei den Hühnerfarmen verkauft und ist jetzt eingestiegen ins Geschäft bei genmanipuliertem Gemüse oder so. Das kann man ja auch nicht ausschließen. Ja, das sollte man nie ausschließen. Es hat ja mal ein kluger Mann gesagt, hinter jeder noblen Forderung steckt wahrscheinlich immer ein schäbiges, schmutziges Interesse. Vielleicht haben wir hier einen solchen Fall. Ja, dann haben wir etwas über Mausefallen. Und zwar über tödliche Technik der Mausefallen. Eine Meldung aus Bad König. Weißt du, wo Bad König liegt? Oder König, Bad König. Nee, aber ich weiß von dieser Mausefalle. Von dieser Mausefalle weißt du auch. Pigalle, Pigalle, das ist die Mausefalle in Paris. Erinnerst du dich noch? Ja, ja, natürlich. Das war Bill Ramsey. Aber hier geht's um eine andere Art von Mausefalle. Diese Mausefalle sieht aus wie eine Guillotine. Nur rast bei diesem Vollstreckungsinstrument kein messerscharfes Beil herab. Hier saust ein Holzklotz runter und die Maus ist tot. Das sagt Ralf Ludwig Kraft. Der 61-Jährige ist Leiter des Heimatmuseums Bad König in Hessen. Naja, das wissen wir zumindest, liegt in Hessen. Dort sind außergewöhnliche Mausefallen zu sehen. Eine kleine Kulturgeschichte, mit welch raffinierten Methoden der Mensch der Maus an den Kragen geht. Erschlagen, ersäufen, festkleben bis zum Exitus. Die Ausstellungsstücke stammen aus aller Herren Länder. Aller Damenländer steht hier nicht, aller Herrenländer. Aus China, Kuba, Russland und Ägypten. Denn wo der Mensch ist, ist auch die Maus. Und um den kleinen Nager tot zu kriegen, erscheint beinahe jedes Mittel recht. Wie zum Beispiel die automatische Wasserfalle aus Holz und Metall. Ein angsteinflößendes kleines Monstrum, Marke Eigenbau, aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Wenn die Maus in der Falle ist, geht hinter ihr die Klappe zu, sagt Kraft. Ihr einziger Ausweg, sie klettert ein Gitter hoch. Von dort fällt sie in einen metallenen Behälter mit Wasser. Das war's dann, für die erste Maus. Die Wasserfalle ist für den Tod mehrerer Nager gebaut. Die Maus, die nach unten fällt, macht dadurch die Klappe wieder auf. Also die Falle scharf für das nächste Opfer, schildert Kraft. Hier spricht der automatische Anrufbeantworter. Bitte versuchen Sie, mich im Buckingham-Palast zu erreichen. Und wieder eine Meldung von der Afghanistan-Front. Die Meldungen aus dem Afghanistan-Krieg reißen nicht ab. Es heißt ja immer Einsatz, Schutztruppen, aber wir nennen es Krieg, Bombardierung und sogar schmutziger Krieg. Ein Soldat wurde mit einer Schusswaffe schwer verletzt in einem Außenposten nördlich des regionalen Wiederaufbauteams PRT aufgefunden. Nach dem Hubschraubertransport zur medizinischen Versorgung in das Feldlager des regionalen Wiederaufbauteams Pole Komri starb der 21-jährige Hauptgefreite bei einer Notoperation. Die Angehörigen wurden informiert. Der Zwischenfall werde nicht vertuscht, sondern untersucht. Die Bundeswehr ist derzeit mit 4.600 Soldaten am Hindukusch. Wer kennt sie nicht, die Szenen aus Stalingrad, als die deutschen Soldaten da im eisigen Winter in den Schützengräben lagen und schon eingeschlossen, eingekesselt, die 6. Armee schon der Vernichtung preisgegeben. Hitler hatte in Berlin gesagt, die bleiben, der deutsche Soldat bleibt. Das Stalingrad nehme ich Mann für Mann, Haus für Haus mit kleinen Stoßtruppen. Als der Führer diese Sachen sagte, da hatten die wahrscheinlich schon Mausefallen gebaut, um sich ab und zu eine Maus zu fischen, zu fangen. Und der Krieg war natürlich schon längst hin und verloren. Und in Afghanistan sieht es natürlich besser aus. Die haben Internet, die haben lecker Essen. Aber der Krieg in Afghanistan, der ist natürlich auch längst verloren. Da läuft nichts mehr. Die Frage ist nur noch, wie kommen die da wieder raus? Als der sowjetische Partei- und Regierungschef Leonid Brezhnev vom Wunsch des deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl hörte, Moskau zu besuchen, erlitt er einen tödlichen Herzanfall. Bleiben wir beim Thema Weihnachten. Eine Meldung, die doch einem warm ums Herz werden lässt, aus Bogota. Das kolumbianische Militär hat den normalerweise bis aufs Messer bekämpften linken FARC-Rebellen mitten im Urwald einen Weihnachtsbaum geschenkt. Eine Eliteeinheit habe den 25 Meter hohen Baum mit Lichterketten geschmückt, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag mit. Der Baum in der Nähe der Ortschaft Macarena im Zentrum des Landes sei mit einem Transparent versehen, das die Rebellen zum Aufgeben bewegen soll. Zitat: Wenn Weihnachten bis in den Urwald kommen konnte, dann kannst du es auch bis nach Hause schaffen. Demobilisiere dich. Weihnachten ist alles möglich. Als erste Wiedergutmachungsgäste legten 300... Nach offiziellen Angaben gaben seit Januar 2411 Mitglieder illegaler, so heißt das, bewaffneter Gruppen, darunter auch viele FARC-Mitglieder auf und stellten sich den Behörden. Vergessen wir nicht, was in Kolumbien geschehen ist. In Kolumbien wird ein schmutziger Krieg geführt. In Kolumbien wurden nachweislich mehrere tausend junger Leute bestialisch ermordet, verscharrt und als Prämie, wahrscheinlich ihre Ohren wurden abgeschnitten und als Prämie dem US-Kommandanten übergeben, weil der zahlte für jeden getöteten FARC-Rebellen, glaube ich, bis an die 2.000-3.000 Dollar. Das heißt, uns jetzt mit Weihnachtsbäumen zu kommen, das ist natürlich das Zynischste, was es gibt. Wahrscheinlich ist dieser Weihnachtsbaum auch noch mit Sprengstoff gefüllt. Sobald ein Guerillero da dran packt, fliegt das ganze Ding in die Luft. Nee, also das war der Grund dafür. Die hatten ausgesetzt für jeden getöteten FARC-Rebellen so und so viel Dollar Belohnung. Nur sind die ja, die liegen ja nicht so auf der Straße rum, diese FARC-Rebellen, damit man ihnen die Ohren abschneiden kann, um die Prämie zu kassieren. Deshalb, was die Paramilitares dort gemacht haben, die haben dann einfach Bauern getötet, ja, jüngere Leute einfach von der Landbevölkerung und haben dann gesagt, hier haben wir wieder einen FARC-Rebellen, um zu kassieren, ja, und so sind Tausende da umgekommen. Das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Und abschließend noch eine Information von Werner zur Verlängerung des Notstands. Eine gute und eine schlechte Nachricht. Also wie die das Militär da in Kolumbien den Weihnachtsfrieden sichern will, hat nun unser Präsident Zapatero uns auch den Weihnachtsfrieden gesichert, indem er nämlich den Notstand einfach so verlängert hat bis 15. Januar. Der Name sagt ja schon, Notstand soll eigentlich für Notstände da sein. Nun war aber der Notstand ein Arbeitskonflikt. Man ruft den Notstand aus, man militarisiert die Fluglotsen. Und obwohl die Fluglotsen inzwischen wieder klein beigegeben haben, 85% der Fluglotsen schriftlich versichert haben, dass sie nicht wieder streiken werden, hat man jetzt den Notstand verlängert. Das geht nicht mehr so einfach, dass er einfach dekretiert wird von der Regierung, wie zu der Brücke, zu dem Brückenwochenende Anfang Dezember, sondern jetzt musste der Kongress zustimmen und hat auch zugestimmt zur Verlängerung des Notstands. Also unglaublich, ja. Was ist passiert? Die sozialistische Regierung hat jetzt festgestellt, ach, mit diesem Notstand, da lebt sich's ja viel einfacher, viel bequemer, da gibt's keine Probleme. Und so kriegen wir die Sache in den Griff. Ja. Was natürlich wirklich betont werden muss, dass das ein Ding ist, besonders hier in Spanien. Ja. Und wer sich das jetzt zum ersten Mal wieder traut, nach der Franco-Zeit, ist diese sogenannte sozialistische Regierung. Ne? Notstand denkt man dann natürlich sofort, ne? An Franco, ja? Also damals in der gleichen Situation, mit den gleichen Mitteln dann eben politische Gefangene oder einfach Streikende abgebügelt wurden. Und jetzt die sozialistische Regierung hat diesen Präzedenzfall hier geschaffen. Und das Fatale ist natürlich dran, dass sie der Rechten, die also der politischen Rechten, die sowieso hier in Spanien durchsetzt ist mit Alt- und Jungfaschisten, den öffnet man so den Weg in die Zukunft. Ne? Wenn diese Hemmschwelle erstmal überschritten ist, die Scham ist vorbei, ja, dann ist es in Zukunft viel leichter, sowas nochmal zu machen. Ne? Also ein Fall, der eigentlich vorgesehen ist für, weiß ich, für Naturkatastrophen, Erdbeben, oder für die Invasion, für eine Invasion einer fremden Macht ist das vorgesehen. Ja, ja, ja. Bueno, also das wäre dann nicht Notstand, sondern Kriegsfall, Estado de Sitio, ja, aber ohne jeglichen Hemmung wird auf diese Weise hier vorgegangen, also praktisch Leute, die um ihre, ich will jetzt nicht unbedingt die Fluglotsen und ihre Arbeitsbedingungen verteidigen, ne? Aber Leute, das ist ein Arbeitskampf, ja, und da wird jetzt das ganze Kollektiv einfach in quasi in Vorbeugehaft genommen, ja. Und also wenn es hier einen Notstand gibt, dann für mich ist das die Tatsache, dass es 20% Arbeitslose gibt, ne? Aber da kommt niemand auf die Idee, sagen wir, die Unternehmer, die die Leute auf die Straße setzen, unter Militärrecht zu stellen und ihnen das zu verbieten oder die Unternehmer abzuservieren und dafür Offiziere und Generäle hinzusetzen. Ja? Der bloße Verdacht, dass die noch einmal streiken könnten, ja, reicht schon aus, um diese Notstandssituation jetzt im Moment bis zum 15. Januar zu verlängern. Und ich frage mich natürlich, warum gerade bis zum 15. Januar? Warum eigentlich nicht bis Februar? Das oder, Weihnachtsgeschäft. Oder bis zum Ostern? Erstmal das Weihnachtsgeschäft. Oder bis zum 1. Mai möglichst noch. Da ist ja wieder, da ist, besteht ja auch die Gefahr, dass die Leute wieder auf die Straße gehen und protestieren. Dann verlängern wir das doch einfach bis dahin, ne? Also es ist wirklich eine Frechheit, mit welcher Unverfrorenheit diese sogenannte sozialistische Regierung hier vorgeht gegen die Bevölkerung. Nach diesen ganzen Einzelmaßnahmen, die wir jetzt schon seit Monaten vorgesetzt bekommen, immer wieder, fast jeden Tag irgendwas Neues. Das letzte ist jetzt, dass möglicherweise im Januar der Strom schon wieder 10% teurer wird, nachdem er erst letztes Jahr zweimal verteuert wurde. Und so geht's gerade weiter. Ja? Also diese Leute sind Gangster-Mafia, gegen die wir uns wehren müssen. Und die eigentlich, die besonnenen Leute sehe ich nicht in der Regierung, nicht bei den Parteien, nicht bei den Politikern, sondern die besonnenen, vernünftigen Leute, das sind zum Beispiel in London die Studenten, die auf die Straße gehen, wenn die Studiengebühren um 300% erhöht werden. Das sind die Leute, die in Rom demonstrieren, nachdem ihr Regierungschef dort gerade wieder ein paar Abgeordnete gekauft hat, um sich selbst und seine Regierung zu retten. Die besonnenen Leute sind die, für mich, die in Griechenland, in Athen zum Beispiel, dem Arbeitsminister den Kopf blutig schlagen und dort demonstrieren. Und ich glaube, die Besonnenheit hier unter der Bevölkerung wird auch um sich greifen in nächster Zeit. Ich war mein Land von den Bergen.

ist die Gabi aus Berlin. Ich sitze gerade am Elefanten und grüße die Leute vom Kontrabanda. Der Schriftsteller Peter O. Schotjewitz ist tot. Er starb am Mittwoch mit 76 Jahren in Stuttgart. Der Anwalt, Übersetzer und Autor war vor allem für seine politischen Romane im Umfeld der Roten Armee-Fraktion bekannt. Peter O. Schotjewitz ist am Mittwoch in Stuttgart gestorben. Der Schriftsteller, der vor allem, wie gesagt, durch seine im Umfeld der 68er-Bewegung und der RAF angesiedelten Schriften bekannt wurde, wurde 76 Jahre alt. Die deutschsprachige Literatur hat damit einen seiner vielseitigsten Autoren verloren, der den Essay und das Gedicht ebenso beherrschte wie das Drama und den Roman. So der Verbrecher Verlag, ja, der heißt so, in dem Schotjewitz auch sein letztes großes Buch veröffentlichte, den biografischen Roman Mein Freund Klaus über den RAF-Anwalt Klaus Croissant. Peter O. Schotjewitz wurde am 14. Juni 1934 in Berlin-Schöneberg geboren, studierte Jura, Publizistik, Philosophie und Neue Geschichte und war bis 1966 als Anwalt tätig, entschloss sich aber dann, Schriftsteller zu werden. In den 70er Jahren ließ er seinen juristischen Beruf nochmals aufleben und wurde Wahlverteidiger von Andreas Baader, den er bereits aus der Zeit vor der Gründung der Roten Armee-Fraktion RAF kannte. Nach einer eher experimentellen Frühphase wendete sich Schotjewitz in den 70er Jahren einer politisch engagierten, essayistischen Schreibweise zu. Bekannt wurde er mit Romanen wie Die Herren des Morgengrauens von 1978, über den deutschen Herbst und Saumlos 1979 über die NS-Zeit. Peter Schotjewitz war auch als Übersetzer italienischer Autoren wie zum Beispiel Dario Fo und Nina Balestrini tätig. Peter O. Schotjewitz sei ein Lehrmeister gewesen, erklärte der Verbrecher Verlag am Mittwoch. Nicht nur in Lektoratsdingen, sondern auch bezüglich der Frage, wie man sich mit Würde im Literaturbetrieb bewegen konnte. Die letzten Jahre reißen dich rein. Das war seine Antwort, wenn man Peter O. Schotjewitz darauf ansprach, dass er doch viel zu lebendig wirke, um einen Band mit dem Titel Fast letzte Erzählungen herauszubringen. Schotjewitz war übrigens nie selber in Stuttgart-Stammheim in Haft, aber Andreas Baader, den hatte der Schriftsteller Ende der 60er Jahre in West-Berlin kennengelernt. In einer Lesbenbar am Savignyplatz. Erinnerst du dich, Werner, an eine Lesbenbar am Savignyplatz? Das Schwarze Café, nee, gab's ich da, ja, das war, aber Schwarze nicht, Café war keine Lesbenbar, nee. Aber es gab die schon, nur man durfte da als Mann eben gar nicht rein. Man, so erinnere ich mich, man wurde höflich darauf hingewiesen, dass ja da nur Frauen rein können, rein dürfen. Was mich dann auch überrascht hat, wie ich hier nach Barcelona kam, da gab es ja mindestens damals, heute wahrscheinlich immer noch, Frauenkneipen, und die hatten überhaupt keine Probleme, Männer reinzulassen. Im Gegenteil, ne? Und dann haben wir da gefragt, wie ist das denn eigentlich möglich, dass, warum dürfen denn bei euch hier Männer rein? Sagen die ganz pragmatisch, naja, die geben mehr Geld aus, die bestellen mehr. Das ist natürlich vielleicht nicht so sehr prinzipientreu. Ne? Hattest du mal was gelesen von Peter Schotjewitz oder ist dir der vertraut in so der, als Autor? In der Konkret, wo er damals in der Konkret geschrieben hat, so Anfang, Mitte der 70er war das wohl. Daher. Estem escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Bader ging bekanntlich in den Untergrund und die Verbindung zum Oberterroristen Bader überschattete in der öffentlichen Wahrnehmung Schotjewitz' literarische Arbeit. Weil er Jura studiert und das Staatsexamen abgelegt hatte, konnte er als Wahlverteidiger den RAF-Kämpfer im Gefängnis besuchen und stiftete nebenbei auch die Verbindung zum 2001-Versand. Von dem erhielt Bader Roxy Music Platten. Im deutschen Herbst 1977 ließ Schotjewitz Nähe zum Staatsfeind Nummer 1 den Schriftsteller schneller zu einem Inbegriff des gefürchteten RAF-Sympathisanten werden. Wer erinnert sich noch an den sogenannten Sympathisanten, an die Hetzjagd auf die Sympathisanten? Sein Buch Die Herren des Morgengrauens, in dem er 1978 die Stimmung der Zeit literarisch verarbeitete, löste einen Skandal aus. Schließlich kündigte Bertelsmann die Kooperation mit der von Uwe Timm herausgegebenen Autorenedition, in der Schotjewitz Roman erschienen war. Sprach man Schotjewitz drei Jahrzehnte später auf die RAF-Morde und die dabei billigend in Kauf genommenen Opfer unter Fahrern und Polizisten an, reagierte er ausweichend. Sich selbst hielt er für untauglich für den bewaffneten Kampf. Die Idee des Kampfes an sich aber verteidigte er fast bis zuletzt. Leidenschaftlich beschwor er die Zustände in einer von Altnazis beherrschten frühen Bundesrepublik und tat sich dabei doch, ganz wie die Generationen vor ihm, schwer, die im Namen einer Ideologie begangenen Verbrechen zu bedauern. Nach 1977 wurde Schotjewitz zunehmend zum Außenseiter im Literaturbetrieb. Die Politliteratur, für die er stand, war längst von der neuen Innerlichkeit abgelöst worden, der Linksradikalismus der 70er Jahre von Friedensbewegung und Grünen. Schotjewitz zog sich zurück, übersetzte den Literaturnobelpreisträger Dario Fo aus dem Italienischen. Gelegentlich kam ein neues Buch, darunter der historische Roman Max Schiavellis Letzter Brief, auf den Markt. Fast schien es, als verschwende hier ein Veteran der Linken, stellvertretend für seine ganze Generation in der kulturellen und politischen Bedeutungslosigkeit. Das sagt der Spiegel zum Tod des Schriftstellers Peter Schotjewitz. Peter Schotjewitz starb am Mittwoch dieser Woche in Stuttgart. Bye. Nach einer Spiegelmeldung steigt der private Konsum weltweit und soll aus der Krise helfen. In einer groß angelegten Spiegelreportage wird geschildert, wie im Moment der Weltzustand beim Shopping ist. Ich weiß nicht, Werner, ob dir aufgefallen ist, hier, wenn man hier durch die Straßen geht und fährt, sieht man überall Riesenplakate, die heißen Happy Shopping. Und dann wird auf diese vielen Einkaufszentren, diese Malls, diese sogenannten Shopping Malls verwiesen, die hier in der Stadt immer mehr das Bild und vielleicht auch die Freizeitaktivität vieler Leute dominieren. Du hast sie auch schon gesehen, oder? Ja, ja. Aber gut, mich persönlich, ich habe da so einen eingebauten Mechanismus. Ich sehe diese Sachen und sehe sie nicht. Genauso mit Reklame oder Anzeigen in Zeitung oder im Fernsehen. Das geht mir irgendwie gar nicht rein. Das ist wie so blockiert, ja. Oder genauso. Und also ich habe damit kein Problem. Gut, schön. Jedenfalls, dann gehörst du nicht zu den vielen, vielen, vielen Millionen, die Shopping als ihre liebste Freizeitbeschäftigung praktizieren. Aber Millionen sind das geworden. Mehr noch, Shoppen ist allgegenwärtige Metaphysik auf Kleiderstangen. Gott in Einkaufstüten, das schreibt der Spiegel. Gott in Einkaufstüten, so könnte man das Thema überschreiben. Wir shoppen im Netz und via Fernsehen und lassen uns von Schnäppchenführern das Land neu kartografieren. Zu verkaufsoffenen Sonntagen und jetzt während der Adventswochenenden rennen wir los, als würde die Bundesregierung Bargeld verteilen. Tut sie aber nicht. Shoppen ist geschlechterübergreifend, der Unterschied allenfalls. Männer stürmen eher Baumärkte, Elektrogeschäfte und Autohäuser, Frauen Boutiquen. Jede Tankstelle ist heute ein Supermarkt. Jedes Kreuzfahrtschiff hat in seinem Bauch opulente Einkaufspassagen. Jeder Flughafen und jeder größere Bahnhof hat sich in einem Mall, das heißt jetzt auf Neudeutsch Mall, das schreibt man aber M-A-L-L, mit Verkehrsanschluss verwandelt. In New York stellen sich Touristen aus aller Welt in der Fifth Avenue artig hinter einer Samtkordel in der Warteschlange von Abercrombie & Fitch, bis die jungen Türsteher ihnen endlich Eintritt und Geld ausgeben erlauben. Es geht kein Weg zurück. Nach London fahren manche schon nicht mehr des Towers wegen, sondern weil das Luxuskaufhaus Selfridges dort jüngst den größten Shoe-Store der Welt eröffnet hat. Und in Mailand geraten die besonders markenfixierten Japanerinnen derart in einen Kaufrausch, dass manche Boutiquen bereits die Losung ausgeben, nur ein Stück pro Kunde. Immer vorwärts, Schritt um Schritt, es geht kein Weg zurück. Dubai wurde auf diese Weise gar zum Prototyp eines neuen Staatstypus. Das kleine Emirat definiert sich letztlich vor allem als Shopping Destination. Dubai ist schon dem Namen nach ein konsumistischer Imperativ. Dubai. Dubai, Dubai. Kauf. Und kaum etwas anderes geht es in diesem Wüsteneinkaufsparadies. Dieses Jahr sind etwa 12 Millionen Pilger nach Mekka gezogen und schon fast 7 Millionen Shoppingtouristen nach Dubai. Und wen angesichts all der Überfülle des Angebots flimmernde Leere überkommt, der konsumiert eben ein bisschen Konsumkritik. Bestellt ein Hybrid-Toyota und beschenkt sich mit dem Solarmilchschäumer für 29,90 aus dem Taz-Shop oder im Manufaktum-Laden mit etwas Beständigem. Ein paar Dinkelacker-Schnürschuhen aus Pferdeleder für 849 Euro zum Beispiel. Ja, ungeschehen. Zeit lockt uns davon. Was getan ist, ist getan. Was jetzt ist, wird nie mehr so geschehen. Ach, und könnte ich doch nur ein einziges Mal. Noch nie, schreibt der Spiegel, hatte der Konsum zuvor eine größere Chance, weltweit derartig anerkannt, unser Sein und Bewusstsein zu beherrschen als heute. Das hat vor allem vier Gründe. Nennen wir sie noch kurz, zum Abschluss schon unseres Niemandslandes. Das hat vor allem vier Gründe, und zwar erstens, innerhalb weniger Jahre ist ein großer Teil der Weltbevölkerung dank kapitalismusfreundlicher Reformen, so heißt es, zu Wohlstand gelangt, darunter ein wachsender Teil der 142 Millionen Russen und 1,3 Milliarden Chinesen. Aber erst jetzt wächst in vielen Regionen eine Mittelschicht heran, die Identifikationsmerkmale braucht. Identifikationsmerkmale heißt hier shoppen, shoppen. In einigen osteuropäischen Ländern haben sich die Privatausgaben innerhalb von nur 5 Jahren mehr als verdoppelt. In Indien schwillt der Konsum mit 2-stelligen Wachstumsraten an. 4 der 10 weltgrößten Einkaufszentren stehen in der Volksrepublik China. Dann gibt es noch die sogenannten, Werner, du bist ja auch Freund von solchen Bezeichnungen, die BRIC-Staaten, B-R-I-C-Staaten, das ist Brasilien, Russland, Indien und China, die gelten nicht mal als die kraftvollsten Wachstumshoffnungen, aber die konsumieren fleißig. Als zweiten Grund gibt der Spiegel an, das Internet hat aus der Welt vielleicht kein Dorf, aber einen Marktplatz gemacht, auf dem jederzeit alles für jeden nur einen Klick entfernt ist. Und drittens, das Geld dazu wird jetzt, da die Wirtschaftskrise sich zu beruhigen scheint, auch wieder ausgegeben. Gespart wird wieder weniger. Und viertens ist es so billig wie nie. Die Zinsen sind niedrig und vor allem die nun hochverschuldeten Staaten brauchen den privaten Konsum, um ihre Wirtschaft und damit die Steuereinnahmen zu befeuern. Shoppen ist geradezu staatsbürgerliche Pflicht. Jawohl. Vielleicht noch ein paar Worte zu den größten Shopping-Malls, aber vorher noch eine Bemerkung. Ja, nee, gerade zu diesem Thema. Ne? Also ich habe immer den Eindruck, da ist auch sehr viel Absicht dabei, Ideologie, wenn diese Dubai-Geschichten. Und natürlich gibt es immer noch Leute, die nach London oder am Wochenende mal kurz nach New York fliegen, um dort einkaufen zu gehen, aber dadurch, was will man dadurch erreichen, dass man uns oder Käufermassen im Corte Inglés zeigt im Fernsehen, da sollen wir halt animiert werden, auch zu konsumieren, uns zu fügen diesem Slogan, hast du was, bist du was, man will auch dazu gehören, ja, aber ich habe im Gegenteil eher mehr den Eindruck, es gibt immer weniger Leute, die sich's einfach leisten können und immer mehr Leute, die einfach die Stromrechnung oder die Wasserrechnung nicht mehr zahlen können, die ihre Hypothek nicht mehr zahlen können, und davon, von diesen Problemen soll ein bisschen abgelenkt werden. Aber wie gesagt, also ich habe auch kein Geld, und aber früher, wo ich noch mehr Geld hatte, bin ich auch nicht einkaufen gegangen, weil es mir einfach keinen Spaß macht, so einen unwichtigen Scheißdreck zu kaufen, den kein Schwein braucht, ja. Aber gut, es wird weitergehen. Die Regierungen werden auch natürlich im nächsten Jahr weiter versuchen, die Märkte zu beruhigen. Das heißt, wie unsere Lebensbedingungen weiter zu verschlechtern. Die Märkte werden sich weiter nicht beruhigen lassen durch egal welche Maßnahmen, die getroffen werden, werden sagen, ja, sehr gut, es sind Schritte in die richtige Richtung, aber es reicht noch nicht. Bums, wird die Regierung wieder sich was anderes einfallen, und das ist, was anliegt und auf uns zukommt, und dagegen müssen wir uns wehren, und das werden wir tun, heute, morgen und übermorgen und nächstes Jahr. Thema Shopping. Es gibt natürlich auch eine gewaltige Gehirnwäsche, die auf die Konsumenten losgelassen wird. Pro Jahr wird ein Kind heute mit bis zu 40.000 TV-Werbespots bombardiert. Es wächst mit der Reklame rund ums Super-RTL-Programm auf und landet irgendwann bei Popstars oder Germany's Next Topmodel, das als quasi Dauerwerbesendung die eigenen Kandidaten nur mehr nach ihrem Markenwert beurteilt. Bis zum Alter von 5 Jahren können Kinder Werbung von Informationen nicht mal richtig unterscheiden. Noch bis 12 sind sie besonders anfällig. Die Industrie reagiert, indem sie sich möglichst junge Zielgruppen vornimmt, die später ihren einzigen Lieblingsmarken treu bleiben werden. Für die Kids heute ist der Markenwahn auch eine Form des Schutzes einer Uniform, glaubt Unternehmensberater Lindström. Wir leben also in einer Welt, in der nichts heiliger ist als Shopping. Shopping wird geduldet, gern gesehen, von den Herrschenden gefördert, es wird alles getan. Die Leute wurden mit Geld zugeworfen, es wurde alles getan, damit die Leute möglichst viel konsumieren und vershoppen von ihrem Einkommen. Jedenfalls sprechen wir noch kurz zum Abschluss des Programms über das Königreich des Konsums. Was glaubst du, Werner, wo sind im Moment die größten Einkaufsflächen der Welt? Keine Ahnung. Na, in China, wo sonst? Und zwar haben wir in China das größte Einkaufszentrum der Welt, ist die New South China Mall, so heißt die. Die ist in Dongguan in China und hat 660.000 Quadratmeter Fläche. Das entspricht ungefähr 80 Fußballfeldern. Toll. Dann an zweiter Stelle in Peking die Golden Resources Shopping Mall. Die hat 560.000 Quadratmeter. Dann auf den Philippinen gibt es die SM City North Etza. Das ist auch eine Einkaufsmall, die hat 460.000 Quadratmeter. Das dürften dann, lass mich kurz ausrechnen, ungefähr 60 Fußballfelder sein. Danach kommt schon eine Shopping-Mall in Kanada, die West Edmonton Mall, die liegt in Edmonton, 350.000 Quadratmeter. Und dann, Achtung, in der Türkei, in Istanbul, da ist die Cevahir Istanbul. Naja, was da alles als Shopping noch durchgeht, wahrscheinlich auch diese ganzen Stände mit Früchten und Teppichen und die Bazare. Gut, dann kommt aber schon Dubai. Die Dubai Mall in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 344.000. Etwas bescheidener sieht das Ganze in Deutschland aus. Da gibt's den Ostseepark in Schwentinental im Großraum Kiel, 130.000 Quadratmeter an erster Stelle. Dann den Ruhrpark in Dortmund mit 126.000 Quadratmetern und Paunsdorf Center in Leipzig mit 112.000 Quadratmetern. Jo. Das heißt, es gibt Leute, die verbringen da Stunden und Stunden, die verbringen da ihr Wochenende. Die gehen da hin, bummeln, essen, machen da was. Kinos gibt's da ja auch. Damit sie nicht zum Nachdenken kommen, ne? Ja, Nachdenken deprimiert die wahrscheinlich auch. Die wollen einfach das Gefühl haben, auch dazu zu gehören und an dem Glanz dieser Welt auch teilzuhaben. Und da lädt eben das Shopping zu ein, ne? Wir natürlich hier im Niemandsland sehen das Ganze ein bisschen kritischer. Wir sagen, Leute, kauft, was ihr wollt, aber kauft das Nötigste und sucht es gut aus. Weiter Wanderer, walle fort in Ruhe. Also kennt kein anderer Menschenleid wie du. Wenn mit lichtem Leuchten du beginnst den Lauf, schlägt der Schmerz die feuchten Augen zu dir auf. Tränen liegt, als riefen sie dir zu: Versteh. Tief in ihren Tiefen, eine Welt voll Weh. Tausend Tränen reden ewig ungestillt, und in einer jeden spiegelt sich dein Bild. Weiter Wanderer, walle fort in Ruhe, also kennt kein anderer Menschenleid wie du. Tausend Tränen reden ewig ungestillt, und in einer jeden spiegelt sich dein Bild. Wir sagen tschüss, adieu, adios, Werner, bis nächsten Samstag. Bis nächsten Samstag. Ja, also frohe Weihnachten, gesegnete nicht, aber schöne Weihnachten für dich, für mich, für alle, die uns zuhören, für alle, die von der Diktatur des Kapitals betroffen sind. Und ich wünsche auch gleichzeitig ganz schlechte Weihnachten, ganz hässliche, fürchterliche, schreckliche Weihnachten allen Mächtigen dieser Welt, allen Bankern, Politikern, Spekulanten, Reichen, für die, die sollen es wirklich schlecht haben in den nächsten Tagen, hoffe ich. Das war die Weihnachtsbotschaft nach dem Motto: Ein Hass geht um die Welt. Das war keine Liebesbotschaft, sondern die Hassbotschaft. Gut, bis nächsten Samstag, bis nächsten Freitag auf alle Fälle, die Wiederholungssendung. Nächsten Samstag werde ich wahrscheinlich in Deutschland weilen, aber unser Computer wird euch eine wunderbare Sendung hier lassen. Yo, tschüss, adeo, adios, agur, haltet die Ohren steif. Yo. Und zum Schluss noch ein Leckerbissen zum Thema der Überwachungsstaat. Erst kürzlich haben wir herausgefunden, dass in Deutschland mehr als 82 Millionen versteckte Terroristen wohnen. Du bist einer davon. Deswegen überwachen und speichern wir ab jetzt für 6 Monate alle deine Aktivitäten. Zum Beispiel, wen du anrufst und wann. Wann du dein Handy benutzt und wo. Wann und wo du dich ins Internet einloggst und welche Seiten du besuchst. An wen du E-Mails schreibst und wieso. Und weil du Terrorist bist, darf das Bundeskriminalamt von nun an auch deinen Computer überwachen. Wir kennen deine Passwörter, schauen uns deine Urlaubsbilder an, verfolgen, mit wem du chattest, oder stöbern in deinen persönlichen Dokumenten. Wir können alle Daten von deinem Computer herunterladen, verändern oder